1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Computerpark, Rust. Voll Subbiter Themenpark. Gehen wir in die Call of Duty Ghost Geisterbahn oder ins Castle Wolfenstein? Nee, das ist mir zu spannend. Ich gehe lieber in den Bibi und Tina das Spiel zum Kinofilm Ride. Langweilig. Lasst uns lieber in die Zaubershow, da? Geil, was machen die denn da? Da zeigen die das Unmögliche. Ich werde gleich mit diesem Controller bei Heavy Rain einen Charakter durch ein Zimmer steuern, ohne dass er überall gegenläuft. Das ist unmöglich. Voll super im Computerpark, Rust. Oh, da ist eine Pokémon-Go-Bahn. Was macht man da? Da fährt man durch eine unglaublich aufwendig gestaltete, wunderschöne Landschaft, kriegt aber nichts mit davon, weil man die ganze Zeit auf sein Smartphone glotzt. Mega! Oh, und da am Souvenirstand gibt's Disketten. Aber damit kann man doch heute gar nichts mehr anfangen. Das ist ja auch ein Souvenirstand. Da gibt's immer nur Sachen, mit denen man nichts anfangen kann. Komm, wir gehen in den Windows 95 Freefall Tower. Okay, Anschnallis an. Oh, und los! Boah, das ist aber langweilig. Ja, der braucht halt ewig zum Hochfahren. Und am Ende stürzt er immer ab. Yeah, Windows 95, yeah. Noob und Nerd, auch im Netz, 1live.de.